Szene 6. Hören Sie. Japanische Musik. Fräulein Schulz, hören Sie. Ich bin Herr Nakamura. Ich bin Japaner. Aber Otto, du bist nicht Herr Nakamura. Du bist kein Japaner. Du bist Deutscher. Frage: Ist Otto Japaner? Nein, er... Nein, er ist kein Japaner. Ist er Amerikaner? Nein, er ist auch kein Amerikaner. Was ist er denn? Er ist Deutscher. Ist Erika Japanerin? Nein, sie ist keine Japanerin. Ist sie Amerikanerin? Nein, sie ist auch keine Amerikanerin. Frage: Was ist sie denn? Sie ist Deutsche. Gut. Wiederholen Sie. Er ist kein Japaner. Er ist Deutscher. Sie ist keine Japanerin. Sie ist Deutsche. Und jetzt hören Sie zu. Fräulein Schulz. Otto. Ich bin Sekretär. Otto, nein, bitte. Okay. Sie sind die Sekretärin. Ha! Ist Otto Herrn Müllers Sekretär? Nein, er ist nicht Herrn Müllers Sekretär. Frage: Was ist er denn? Lehrer oder Schüler? Er ist Schüler. Frage: Ist Ottos Schwester Erika Sekretärin? Nein, sie ist keine Sekretärin. Was ist sie denn? Lehrerin oder Schülerin? Sie ist Schülerin. Wiederholen Sie. Er ist Schüler, sie ist Schülerin. Ich bin Lehrer, sie sind Schüler. Oder Schülerin. Ja, ich bin. Sie sind. Er ist. Sie ist. Hören Sie. Das ist ein Sportwagen. Bitte. Ist der Porsche ein Sportwagen? Ja, er... Ja, er ist ein Sportwagen. Hören Sie. Ist das ein Musikinstrument? Ja. Ja, das ist ein Musikinstrument. Das Instrument, bitte. Das Musikinstrument. Ist die Geige ein Musikinstrument? Ja, sie ist ein Musikinstrument. Ist das Telefon ein Musikinstrument? Nein, es ist kein Musikinstrument. Und was ist das Klavier? Es ist ein Musikinstrument. Gut. Das Klavier, oder es? Die Geige. Oder sie. Der Wagen. Oder er. Der, die, das. Er, sie, es. Das ist alles. Eine Pause von 5 Sekunden.